1. Dies ist der Berg Nehemias, des Sohns Herkalges. Im Monat Kislu des Swansigsten Jahres, warend ich mich in der Berg Susa aufhielt. 2. Kam Hanani, einer meiner Brüder, zusammen mit einigen Mannen aus Juda zu mir. Als ich sie nach dem Zustand der Juden, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und nach Jerusalem befragt. 3. Berichteten sie mir, dass die Überlebenden, die in der Provinz geblieben waren, in großer Not und Schmerz lebten, die Mauern Jerusalems zerstörten sein Tor verbrannt waren. 4. Nachdem ich diesen Bericht gehört hat, setzte ich mich nieder, weinte und trauerte lang. Ich fastete und betete unaufhörlich vor dem Gott des Himmels. 5. Ich betete, ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurcht gebietender Gott, der seinen Gnadenbund mit denen hält, die in Leiben und sein Gebot befolgen. 6. Mogen doch den Ohren aufmerksam sein und den Augen offen, damit du das Gebet deines Dieners horst, das ich Tag und Nacht für die Israeliten, den Diener, vor dir sprech. Darin bekenn ich die Sünden der Israeliten, die wir gegen dich begangen haben, j. Auch ich und mein Family haben gesündigt. 7. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt und die Gebot, Satzungen und Rechte, die du deinem Diener Mose gegeben hast, nicht befolgt. 8. Erinnere dich doch an das Wort, das du deinem Diener Mose gegeben hast, als du sagtest, wenn ich verget, wird ich unter die Wolke zerstreuen. 9. Wenn ich jedoch zu mir bekehrt, mein Gebot haltet und danach handelt, dann wird ich übertriebenen, selbst wenn sie des Himmels wären, von dort sammeln und den Ort zurückbringen, den ich wollt habe, damit mein Name dort wohnt. 10. Sie sind doch den Diener und den Volk, dass du mit deiner großen Kraft und deiner starken Hand erlostest. 11. Ach, Herr, moge den Ohr auf das Gebet deines Dieners und auf das Gebet deiner Dienerokten, die sich freuen, deinen Namen zu fürchten. Lass es deinem Diener hüt gelingen und lass ihn nicht finden vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mannschenk des Königs.